Klein Elfchen und die Tiere. Es war einmal ein Leutnant, die Augen sandten Glitze. Es war ein Kaufmann Koberer mit einem Korb voll Grütze. Es war einmal ein Adjutant mit wohlgeformten Beinen. Es war einmal ein Intendant mit blonden Haaren feinen. Klein Elfchen liebte alle vier. Das hätte sie sehr betrügen. Bei jedem fand sie etwas schön, fand etwas sie zum Lieben. Die Augen beim Herrn Leutnant, die Füße beim Herrn Adjutant, die Haare beim Herrn Intendant und Koberlstern. Klein Elfchen zu ruheloser Blick steht zwischen diesen Wandern. Sie konnte sich entschließen nicht, da nahm sie einen anderen. Der hatte eine Glatze groß und Augen schrecklich simpel und Füße wie ein Elefant, das Hirn von einem Gimpel. Klein Elfchen nahm zum Gatten ihn, von Lieb war keine Rede, gar manches Traumbild sah sie nachts in ehelicher Öde. Die Augen vom Herrn Leutnant, die Füße vom Herrn Adjutant, die Haare vom Herrn Intendant und Koberlstern. Klein Elfchens Gatte lud zu Gast den Leutnant, den Feinen, der Adjo und der Intendant und Koberlstern. Gemütlich war's hier oft, wenn man sich ins Gespräch versenkt hat. Nach Jahresfrist die Frau den Mann mit einem Kind beschenkt hat. Der Sohn erblüht zum Wunderkind, man sah sich dran statte, und wirklich war ein Phänomen der schöne Sohn, er hatte die Augen vom Herrn Leutnant, die Füße vom Herrn Adjutant, die Haare vom Herrn Intendant und Oberstverstand.